Aufgabe 23. Wenn man Gewaltspiele für den Computer in Deutschland verbietet, hilft das gar nichts. Heutzutage gibt es alle Spiele auch im Internet, egal wie brutal sie sind. Solche Spiele müssten auf der ganzen Welt verboten werden.